Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom! Junge, heute reden wir über die großartige Strategiespielreihe Total War. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir Attila höchstpersönlich eingeladen. Hey Attila, wie geht's dir? Schlecht, ich habe die Welt noch nicht erobert. Nein, es ist wie immer natürlich der gute Markus. Hey Markus! Hallo! Was hast du ein paar Total War Games gespielt in deinem Leben? Ein bisschen. Als ich mal aus der Aufbaustrategie raus bin und dachte, schaust du mal, was gibt's noch für Strategiespiele? Da bin ich mal bei Total War gelandet, ja. Nicht schlecht. Ich habe auch Total War Spiele gespielt. Und wenn ich mir diese Liste hier so ansehe, habe ich tatsächlich fast alle gespielt. Echt? Ja. Also ich bin tatsächlich eingestiegen mit Rome. Ich bin eingestiegen mit Shogun. Also wirklich mit dem ersten? Mit dem ersten. Krass. Mit Shogun Total War. Das war mein erstes Total War Game. Wenn jemand von euch da draußen Total War nicht kennen sollte, wie gesagt, Total War ist eine Computerspielreihe vom britischen Spieleentwickler Creative Assembly. Der erste Teil Shogun Total War erschien im Jahre 2000. Die Dinger sind über 20 Jahre alt. Der 13. und bislang letzte Teil Total War Warhammer 3 erschien am 17. Februar 2022. Dieses Jahr. Cool. Neben der Hauptreihe existiert 2018 auch die Saga-Reihe, deren zweiter und bisher letzter Teil Total War Saga Troy am 18. August 2020 erschien. Das Besondere an den Total War-Titeln ist die Kombination von rundenbasierten Reichsverwaltung aller Civilization und Echtzeitstrategien Schlachten. Das Hauptgeschehen findet auf einer als Weltkarte bezeichnete Karte an, mit je nach Titel mehr oder weniger großen Umfang. Dort verwaltet der Spieler sein Herrschaftsgebiet, seine Armeen und seine Diplomatie. Das war das, was ich am meisten gemacht habe in den Games. Diplomatie, Verwaltung. Ich habe die Kämpfe nicht gemacht. Warum nicht? Das ist der geilste Teil an dem Ding. Es heißt Total War, nicht Total Diplomacy. Begegnen sich in Kriegszeiten zwei verfeindete Armeen, so beginnt ein Gefecht, welches der Spieler in Echtzeit bestreiten kann. Die Total War-Reihe erhielt bislang durchgängig gute Kritiken, auch die Verkaufszahlen legten mit jedem neuen Teil zu. Am erfolgreichsten schnitt bisher Total War Rome 2 mit rund 1,1 Millionen verkauften Exemplaren ab. Wie gesagt, das Spielprinzip besteht aus zwei Elementen. Einmal du hast die wunderschöne, meistens sehr detaillierte, meistens sehr geil aussehende Strategiekarte und du hast den Taktenteil mit den Armeen. Den Strategieteil habe ich am liebsten gespielt, weil ich kein Fan dieser Taktik-Kites bin. Die also, sind mir zu unübersichtlich. Hier möchte ich einfach nur kurz intervenieren. Es gibt die großartigen, spektakulären Strategieteil und dann den noch spektakulär geileren Taktikteil des Spiels. In dem, wo du Hirnschmalz reinbuttern kannst. Stundenlang. Ja, ich finde die zu unübersichtlich. Das ist doch das Geile absolut dran. Es soll sich anfühlen, als hättest du eine Riesenschlacht da am Laufen von Hunderten und Tausenden Soldaten, die wirklich wuseln über das Spielfeld. Das willst du in dem Taktikteil. Das ist das Geile dran. Ja, aber wenn du die Strategiekarte hast, dann kannst du Pläne schmieden, Armeen hin und her tauschen, Diplomatie betreiben, du kannst Spione durch die Gegend schicken, heimlich die Obermotze der anderen Leute ermorden. Du musst das Ganze, kannst das Ganze, ja, die. Das sind die, die nicht an der Front sind, die keine Ahnung haben, wie es auf dem Taktikteil ist. Das sind die, die keine Ahnung haben, wie Diplomatie funktioniert. Klar, die Entscheidung wird auch auf dem Taktikteil getroffen, nicht ja, siehst im Strategieteil. Weißt du, es ist perfekt, wir gleichen uns perfekt aus. Ich bin der General, der sagt, was zu tun ist, und du bist der General, der es einfach der Wuseln sehen will. Er wuselt meine Armee. Oh, sehr gut, ich habe die Dinger immer auswürfeln lassen. Oh Gott, nein. Oh. Immer nein. Konstant. Ich habe sie immer aufwässert. Weißt du warum? Selber. Die Kämpfe sind mir zu lang. Ja, richtig. Darum geht's doch. Die sind mir zu lang. Eindeutig zu lang. Wir haben die einfach keinen Spaß gemacht. Ihr müsst euch das vorstellen. Du hast so ein riesengroßes Feld. Und dort hast du die Armeen, die du vorher zusammengebastelt hast, kannst du da hinschicken. und kannst die dann so in 3D so aufeinander fächern. Das heißt, ihr, du, die Armee des Feindes steht dir gegenüber und du stehst dir gegenüber, meistens so mehrere hundert Meter auseinander. Und du kannst sie dann mit einem verschiedenen Menü, kannst sie dann richtig schön ausstellen, zum Beispiel die Kanonier nach hinten, die Bogenschützen dahin, die Leute mit den Schwertern dahin und so weiter. Kannst das alles drücken, kannst das alles schön aufstellen, schön aufreihen und dann drückst du auf den Knopf und dann geht's los. Und dann kannst du nur noch zusehen, wie deine Leute gerade ausrennen. Und ab der Hälfte anfangen wegzulaufen, weil sie Schiss kriegen. Ein bisschen mehr Einfluss hat man schon noch. Was hat man denn noch für Einfluss? Sag an. Ja, du kannst ihnen ja auch noch die Formationen vorgeben, die Verhaltensanweisungen, wie sie sich in welchen Situationen verhalten sollen, um einfach auch wirklich diesen Taktikaspekt zu haben. Und Moral. Moral ist auch noch wichtig. Zumindest ja, ja. In den meisten Teilen, die ich kenne. Du musst die Moral deiner Leute hochhalten, sonst bist du in der Übermacht und verlierst trotzdem. Ja, weil sie wegrennen. Ja, richtig. Und das darfst du einfach nicht zulassen. Und du musst vor allem auswählen, welche du deiner Armeen mitnimmst. Richtig, das, weil wenn du sie nicht mitnimmst aufs Schlachtfeld, dann sind sie halt in der Hauptstadt. Ja, oder es kann auch, es gibt ja auch, es ist ja auch ein sehr schönes Schere-Stein-Papier-System in diesem Game verankert. Das heißt, manche von denen sind, also manche von diesen ganzen Einheiten sind zum Beispiel nutzvoller gegen andere Einheiten. Also dieses typische Stein-Schere-Papier, die sind gegen die empfindlich, die sind gegen die empfindlich und so weiter und so fort. Deswegen musst du auch darauf achten, wen du mitnimmst. Mir war das persönlich immer zu anstrengend. Du wolltest nicht gerne die Befehle verteilen, Bewegungsmuster vorgeben, Verhaltensweisen einstudieren und einprogrammieren, Formationen festlegen und dann auch noch abrufen, wer wann in die Schlacht geht. Nein. Ich weiß nicht, ob es bei Shogun schon so war oder ob das dann erst später kam. Ich meine, auf Moral hat sogar Einfluss gehabt, wen du vom Gegner erledigt hast. Ob es nur die Fußsoldaten waren oder die besseren Einheiten? Ich glaube, es war sogar schon in Shogun verankert, dass wenn du zum Beispiel einen dieser Shogun getötet hast von dem anderen Gegner, dass deine Leute so motiviert waren, dass sie den Rest einfach platt gewalzt haben. Soweit ich noch weiß. Also Total War. Das Schlimme fand ich bei Total War immer, dass es dir ein Zeitlimit für die Schlacht gab. Weil du konntest ja auch immer mal wieder Befehle geben, deinen Einheiten. Und dann ist halt einfach mal die ist dir das noch nie passiert, dass dir einfach mal in der Schlacht die Zeit ausging. Da ich sie immer auswürfeln habe lassen, nö. Also ich muss tatsächlich sagen, du sagst, die dauern so lang. Als ich damals noch Zeit hatte, gab es tatsächlich die ein oder andere Schlacht in Rome, wo ich mir dachte, ein bisschen mehr, so ein Stündchen mehr wäre schon gegangen. Hast du einen Lieblingsteil? Hast du einen wirklichen Lieblingsteil? Es war lange Zeit tatsächlich Total War Rome 2. Mhm. Ist dann aber abgelöst worden von Total Warhammer 2. Ich habe genau zwei Lieblingsteile. Einmal Medieval 2 Total War, weil der in der feudalen Ritterzeit spielt und vor allem mit der europäischen Ritterzeit sehr viel spielt, was ich sehr geil finde. Und Napoleon Total War. Na gut, Napoleon habe ich nicht gespielt und Medieval kam zu einer Zeit, wo ich halt bis zum Erbrechen Aufbaustrategie im Mittelalter gespielt habe. Also da, wo ich quasi wieder so eine Session hatte, wo ich sehr viel im Mittelalter schon gespielt habe. Und dann, ja, dann will ich nicht diese Mittelalter-Taktik-Karte haben. Sondern mehr so eine... Die Römer. Die Römer, richtig, ja. Also der erste Teil ist, wie gesagt, 2000 erschienen, hieß Shogun Total War. Er handelt in der Epoche des feudalen Japans. Es legt die Grundlagen der Total War-Reihe fest, auf denen bislang alle Teile basieren. Shogun verfügt über einen strategischen Part, in dem der Spieler sein Reich verwaltet, und über einen taktischen Part, in dem der Spieler seine Truppen in Schlachten anführt. Beide Teile sind im Vergleich zu späteren Teilen rudimentär gehalten. Es beschränken sich etwa die diplomatischen Möglichkeiten auf ein Minimum. Deswegen ist der erste Teil auch mehr auf Kämpfen ausgelegt, das weiß ich. Weil den Teil habe ich nämlich tatsächlich damals beendet. Durchgespielt? Ja, den Teil habe ich tatsächlich damals durchgespielt. Weil das wieder so eine Zeit war, ich hatte kein Internet, ich hatte Shogun Total War und ich hatte nichts zu tun. Aber gab es da dann keine Unterscheidung? Weil ich habe Shogun nicht gespielt in... Soweit ich mich bei Rome noch erinnere, gibt es ja rundenbasierte Kampfkämpfe, echtzeitbasierte Spielmodi. Soweit ich mich noch erinnern kann, dürften das, glaube ich, Echtzeit gewesen sein, soweit ich mir nicht okay, erinnere. Das heißt, du es konntest lange da, war es wirklich noch so, noch nicht so komplex, wie es sich es, dann entwickelt es hat. Es ist lange her. Also, es war dreidimensional auf jeden Fall, mit so Sprites, das weiß ich noch. Und die Schlachten wurden zwischen zwei und mehreren Fraktionen ausgetragen, so wie den anderen auch. Mhm. Und jede Fraktion führte dabei ihre Einheit ins Feld. Das war, ich glaube, also, du konntest zwischen... Wie in Rome dann der Echtzeitpart mit wirklich 3D-Modellen, die dann in der dreidimensionalen Umgebung die wirkliche Schlacht durchlaufen. Du hattest aber nur begrenzt Anzahl von Armeen, die du mitnehmen konntest. Also, du konntest insgesamt 16 Armeen mitnehmen, das weiß ich noch. Also es sind schon gute 4000 Soldaten oder so, die da auf dem Schlachtfeld rumgerannt sind. Das war nicht übel. Und das ist... Also soweit ich weiß, war es tatsächlich auch wie in den anderen. Du hast es aufgestellt, hast den Knopf gedrückt und dann ging's los. Soweit ich noch weiß. Okay. Soweit ich noch weiß, auf jeden Fall. Ich war nur vorher verwirrt, wo du gesagt hast, man kann nicht so viel auf der Taktikkarte machen, weil für mich war der taktische Teil immer, du kannst ja auch denen richtig Befehle geben, während das noch läuft. Nee, du kannst auf der diplomatischen Seite kannst du weniger machen. Ach so, okay. Auf der diplomatischen Seite, das heißt, der Teil war noch sehr auf Kämpfen ausgelegt. Da war das diplomatisch noch nicht so verfestigt, so wie jetzt. Sondern da warst du hattest nur Möglichkeiten, wie zum Beispiel, schick den dahin, red mit dem da, tu mit dem tauschen, führ mit dem Krieg und so weiter. Das war halt alles sehr rudimentär, sehr einfach gehalten. Ah, das wurde ja irgendwann immer komplexer. Als nächstes hätten wir dann Medieval Total War. Der erschien 2002 als Nachfolger von Shogun. Dieses Spiel ist im Mittelalter angesiedelt und spielt in Europa und Nordafrika. Das grundlegende Prinzip sowie Taktik wurden nur wenig verändert. Neu eingefügt wurden die Erkundung und die Nutzung von Seewegen. Da war zum ersten Mal die Seeschlachten dabei, die Spiele in Spielehandlung um das Mittelmeer herum stattfindet. Neben die neu hinzugten militärischen Flotten und Seeinvasionen die zentrale Rolle ein. Seeschlachten in diesem Spiel waren scheiße. Das weiß ich noch. Seeschlachten in diesem Spiel fand ich absolute Scheiße. Weil aus irgendeinem Grund, Total War habe ich gespielt, das habe ich nie durchgespielt. Total War habe ich auch nicht lang gespielt, also den ersten Total War. Den ersten Total War Medieval. Medieval-Teil, habe ich nicht lang gespielt, weil mir die Seeschlachten auf den Sack ging. Ja, wenn du weil das Seeschlachten war so das Neue, musst das war halt das Neue, das war dann nach vorne gerückt, weil es neu war und dann wurde es ins Gesicht gedrückt. Ja, und Willi Seeschlachten, nicht. Wenn du drin hast, die müssen laufen. Ja, also ich fand sie nicht gut gemacht, ehrlich gesagt. Sie waren zwar genauso gleich aufgebaut, ne, dass du auch wieder diese Schlachten hattest, nur dann hast du halt Schiffe und Schiffe fahren halt nicht gerade schnell. Richtig. Also ich fand sie zäh, muss ich sagen. Du fandest es auch sehr zäh, oder? Sehr zäh, aber drum habe ich ja auf Medieval 1 zumindest noch nicht so viele gute Worte zu verlieren, wie dann auch auf Medieval 2. Ja. Dann gab es Rome Total War. Das erinnere ich noch, das war brutalst gehypt. Das war ein absoluter Hype, das Game. Ja. Ich hab's nicht gespielt. Rome habe ich nicht gespielt, tatsächlich. Gott, ich hab's nur gesehen. So viel göttliche taktische Einheiten. Die Strategie war hier natürlich auch wieder mit Diplomaten, Spionen, die dann auskundschaften, wie viele Siedlungen hat der Gegner, wie hoch ist die Armeekapazität, um richtig planen zu können, wie viele Einheiten muss ich denn dann für den taktischen Teil mitnehmen. Oh Gott, war das geil. Das hat so richtig, es hat sich angefühlt wie das, was man auch in der Schule immer über das alte Rom beigebracht bekommt. Chaos? Nein, du strukturierst, du spionierst, du schickst deine Einheiten, baust alles schön in deinen Formationen auf und dann versuchst du mit einer Übermacht einfach drüber zu gehen. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe Rome Total War, ich habe es nie gespielt. Ich weiß nur, dass es einen brutalsten Hype ausgelöst hat damals, weil es unter anderem auf einer neuen Engine basierte, weil es so schön, aussah damals. Das Spiel ist in der Antike angesiedelt und behandelt die Epoche vom Zerfall des Alexanderreiches bis zum Prinzipat und Augustus. Im Fokus stehen dabei drei römische Familien, die Julier, die Skorpionen, die Corniele und die Bruti, gemeint June oder Lunier, die um die Herrschaft über die wachsenden römischen Imperium ringen. Eine wesentliche Neuerung gegenüber dem Vorgänger ist die Möglichkeit, seine Truppen auf die Kampagnenkarte frei zu bewegen. Stimmt, das ging vorher nicht. Anstatt an Provinzen gebunden zu sein. War das ja vorher immer nur Provinzen. Stimmt, das war was. Weiterhin wurde die neue Grafik-Engine entwickelt, mit der Echtzeitkämpfe dreidimensionale Modelle für die Truppen verwendet wurden. Ich weiß noch, da ich es nicht gespielt habe, weil es unter anderem auf meinem Rechner nicht mehr lief, weil es einfach zu anspruchsvoll war. Also was ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, ist, du hattest sehr viel Asymmetrie in den Einheitentypen von den Fraktionen. Ja, das stimmt. Also hat sich jede anders, also diese Fraktionen haben sich grundlegend anders gespielt. Das stimmt allerdings, das ja. Das war so cool. Es war ein unglaublich erfolgreiches Game, das weiß ich noch, die Kampagne so richtig geil gewesen sein. Oh, ja. Jeder hat damals davon gesprochen, das war ein in aller Munde, dieses Game. Ja, und sie haben auch wirklich darauf geachtet, dass es sehr zeitgerecht ist. Also alles, was man dann zu diesen Zeiten halt noch weiß, dass sie das auch so abbilden und nicht irgendwelche Schnitzer machen, wie sie ja auch des Öfteren bei solchen alten Themen mal passieren. Nö, die halten sich auch an den älteren Titeln, haben sie sich auch sehr an die Rüstung gehalten. Richtig. An die Bauten, an die Karten. Cool. Die Karten hatten die gleichen Themes. Also zum Beispiel, das hatte halt dieses Rom-Thema. Also der nächste Teil mit Level 2 hatte halt ist halt wieder dieses Ritterzeit-Thema mit der Musik. Jedes Mal war fantastisch in jedem einzelnen Teil. Auch die Kampfmusik war großartig. Und die sind halt auch, die halten sich halt auch so ein bisschen historisch dran. Ja, und es geht ja auch darum, dass du in diesem Teil die römischen Provinzen eroberst. Ja. Also, dass richtig. Du wirklich sozusagen es endet, wie du sagtest, dort, wenn du Rom beherrschst. Richtig, genau. Also das Römische Reich. Genau. Ach. Ich weiß noch, ein paar Freunde von mir sind damals echt nächtelang, haben die dieses Spiel gespielt. Nächtelang. Und haben nicht aufgehört, weil sie es so großartig fanden. Kann ich verstehen. Wie gesagt, ich hätte es gern probiert, aber mein Rechner war damals einfach zu schwach. Ja, wie und, immer. Sei froh, du hättest da so viel Zeit versenkt, weil wenn dein Reich größer wird, hast du tatsächlich, soweit ich mich jetzt noch erinnern kann, das Problem in Total War Rome, du musst deine Armee splitten, weil ja nicht jeder mit dir zufrieden ist. Und wenn du keine Armeeeinheiten hinterlässt, wie eine Polizei, blöder Vergleich jetzt, aber wie, als würdest du mal Militär als Polizei einsetzen, kommt's zu Aufständen. Ja. Bürgerkrieg und dann kannst du wieder von vorne anfangen, weil dann fällt einfach jemand ganz leicht bei dir ein. Ja, das stimmt. Oh, das kommen wir zu dem Spiel, was ich zu Tode gespielt habe, tatsächlich. Und zwar Medieval 2 Total War. Medieval 2 Total War ist der vierte Teil der Reihe, der im November 2006 für Windows erschien. Ich habe den mal irgendwann auf einer Grabbelkiste erwischt. Das Spiel ist thematisch eine Neuauflage des höheren Medieval Total War Teils, basiert aber auf der Engine von Rome Total War. Das konnte ich dann damals endlich spielen, also Total War 2, also Medieval 2. Überarbeitung erfuhr das Spielprinzip unter anderem bei der Diplomatie, dem System der Einheitenrekrutierung sowie die Belagerungsschlachten. Es behandelt die Zeit des Hoch- und Spätmittelalters. Kriegsschauplätze sind Europa, der Nahe Osten, Nordafrika und Teile Amerikas. Ich habe diesen Teil zu Tode gespielt. Ich habe den so oft angefangen. Ich habe fast alle Runden verloren, weil ich irgendwann Scheiße gebaut habe. Aber danach hatte ich einen riesengroßen Spaß damit. Ja, du hast halt auch viele Möglichkeiten wieder bei der Kriegsführung. Du kannst Armeen splitten, du kannst Einheiten zu Armeen zusammenbilden auf der Strategiekarte. Ja. Die Kampagne war riesig. Du hattest halt, die Kampagne war riesig, die Fraktionen, die du hattest. England, Frankreich, Heiliges Römisches Reich, Spanien, Venedig, Sizilien, Mailand, Schottland, Byzanz, Russland, Mauren, Türkei, Ägypten, Dänemark, Portugal, Polen, Ungarn, Papststaaten, Azteken, Mongolen und halt Timuriden. Die Fraktion, die du hattest, fantastisch. Du spielst ja, glaube ich, über 500 Jahre oder knapp 500 Jahre in der Kampagne zeitgeschichtlich. 1080 bis 1530. Also fast 500 Jahre, ja. Ja, es war großartig. Ich habe das Spiel echt geliebt. Und ich habe, weil ich halt so oft verloren habe, weil ich ja die Kämpfe nie selber gemacht habe, sondern immer nur habe auswürfeln lassen, weil ich die Kämpfe selber gemacht habe, vermutlich auch gewonnen. Weil es war schon, manche Kämpfe habe ich, also die Burgbelagerung, die habe ich selber gemacht, weil die, wenn du die auswürfeln, dass man deine Armeen futsch. Das war Bullshit. Ja. Die Burgbelagerung, die habe ich tatsächlich selber gemacht und das war schon geil mit anzusehen, wenn so diese Trebuchets ankommen und sich dann so langsam aufbauen und dann diese Burgen einreißen und dann stürmst du da rein. Sah schon gut aus. Aber ich habe tatsächlich den meisten Teil wieder mal auf der Strategiekarte verbracht. Und Gott, habe ich das geliebt. Das Mittelalter-Feeling das, Aber das hast du halt auf dem Schlachtfeld. Ja, das war schon, aber da hatte ich es halt wirklich mehr. Das war so mein Metier tatsächlich. Und ich finde tatsächlich, du merkst halt bei gerade sowas Medieval 2, du musst beide Teile spielen, um richtig gut in der Kampagne voranzukommen. Das stimmt allerdings, ja. Du darfst es nicht auswürfeln lassen, weil auswürfeln hast du halt so viel Randomness drin, die dich Armeen kosten. Es ist sehr viel RNG dabei beim Auswürfeln. Sehr, sehr viel RNG. Es ist sehr luck-based vor allem. Aber es war so gut, aber für mich nicht rangekommen an Rome. Bin ich nicht rangekommen an Rome? Also ich fand das Spiel absolut großartig. Ich hab das ist echt das, was ich am längsten gespielt habe. Also ich habe Rome tatsächlich so länger gespielt als Medieval 2. Mhm. Aber es liegt auch dran, weil mir diese insgesamte Setting in Rom viel besser zugesagt hat. Klar, mir hat dieses Ritterzeitalter hat mir halt persönlich echt zugesagt. Also ich fand's großartig. Dann hätten wir als nächstes Empire Total War. Davon habe ich auch gehört, das habe ich aber auch nie in die Finger gekriegt, tatsächlich. Empire Total War war der fünfte Total War Teil. Er erschien im März 2009 für Windows und im September 2012 erstmals für Mac. Das Spiel ist im Zeitalter des Kolonialismus angesiedelt. Mit Empire wurden zahlreiche Neuerungen in der Spieleserie eingefügt, die nachfolgenden Teile behalten wurden. Als neue Engine wurde Warscape entwickelt, die auf die Simulation von Kämpfen und Schusswaffen optimiert wurde. Das weiß ich noch, da gab es ja auch diese Musketen. In spielerischer Hinsicht wurde die Möglichkeiten der Reichsverwaltung stark ausgebaut. Eine weitere Neuerung ist, dass mittels einer Kampagne eine Handlung, der amerikanische Kampf um die Unabhängigkeit, erzählt wird. Die Spielerhandlung dehnt sich auf Europa, Nordafrika, West- und Südostasien und Amerika aus. Ich habe es nicht in die Finger gekriegt, ich habe nur gehört, es soll gut gewesen sein. Das habe ich nicht. Man weiß es nicht. Also ich weiß, ich habe es auch nicht gespielt, aber ich weiß, dass es gut gewesen sein und die Fraktionen waren weitaus mehr als in Medieval 2. Du hast, glaube ich, 50 Fraktionen und die konntest du dann immer noch als Republik oder Demokratie und Monarchie spielen. Also dann hatten sie auch noch unterschiedliche Flaggen. Okay. Also da haben sie echt viel Liebe ins Detail gesteckt wieder mal. Also es macht insgesamt Total War aus. Das stimmt allerdings, ja. Da hast du recht. Dass die immer so Liebe ins Detail stellen, das ist auf jeden Fall wahr. Also ich fand halt, also ich habe von dem Teil nur gehört, ich habe ihn nicht gespielt tatsächlich. Ich habe den echt nur gehört, dass er sehr gut sein soll, dass er auch wieder Spaß gemacht hat. Da haben sie sich natürlich was richtig Geiles einverlassen. Da machen sie Empire Total War mit Schusswaffen und amerikanische Unabhängigkeitskarte. Perfekt. Neue Engine für Schusswaffen, was nehmen wir? Da, wo die meisten Schusswaffen erstmal benutzt wurden. Bam, jawoll. Sehr gut, gut gemacht. Dann gab es Napoleon Total War, mein zweiter Lieblingsteil tatsächlich. Napoleon Total War ist der sechste Teil der Spielereihe. Er wurde von Sega Ende Februar 2010 für Windows veröffentlicht. Später folgte dann Napoleon für Mac. Zeitlich spielt es vor dem Hintergrund des Aufstiegs Frankreichs mit außereuropäischen Hegemonialmacht unter Napoleon Bonaparte. In Bezug auf Spielmechanik und Technik ist es stark an dem Vorgänger Empire angelegt. Was auch einige Komponenten, etwa die Innenpolitik, vereinfacht wurde. Politiktechnisch leichter, spielerisch im Sinne von Kämpfen komplexer, finde ich. Wie Empire beinhaltet das Spiel eine lineare Kampagne, die den Hauptteil des Spiels ausmacht. Diese spielt während den Kolonialkriegen in Europa und Napoleons Ägyptenfeldzug in Nordafrika. Das habe ich gespielt aus einem einzigen Grund, weil ich Napoleon interessant fand. Okay. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Einziger Grund, warum ich es gespielt habe. Ich habe das sogar bei dir gekauft damals, falls du dich noch erinnerst. Ja, und ich habe dich noch gefragt, warum bist du jetzt hier Napoleon? Wieso? Weil es cool ist und weil ich irgendwie Napoleon cool finde. Weil ich es interessant finde. Dann habe ich angefangen, das zu spielen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand es wirklich gut. Damit habe ich auch sehr, sehr viel Zeit verbracht, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du gespielt hast? Keine Ahnung. Nee, tatsächlich. Überhaupt nicht. Du hast gar nichts gespielt davon. Okay. Also Napoleon habe ich tatsächlich ausgelassen. Liegt aber dran, weil... Naja, ich wurde auch in der Schule immer wieder mit diesen ganzen Kriegsgeschichten und da war ich irgendwann müde. Da wollte ich nichts spielen, wo irgendwo die ganzen französischen Kriege oder die deutschen Kriege... insgesamt aufgetaucht sind. Also wir mussten damals in dem Geschichtsbuch, was wir hatten, ein zur Französischen Revolution unter anderem, mussten wir damals einen Aufsatz verfassen. Maximal 3 Seiten. Ich habe 12 Seiten abgegeben. Also ich habe mich schon dafür interessiert. So ein bisschen. also gespielt hast du nicht, oder? Nein. Okay, gut. Kommen wir zum nächsten Teil. Total War Shogun 2. Shogun 2 ist der 7. Teil der Total War-Reihe. Erschien am 15. März 2011 weltweit für Windows und am 31. Juli für Mac. Am Shogun 2 ist der Nachfolger von Shogun Total War angelehnt und behandelt wie diese die Zeit des feudalen Japans. Für Shogun 2 wurde der Mehrspielemodus überarbeitet, den ich nie ausprobiert habe. Der Spieler kann eine eigene Spielfigur gestalten und sich anschließend einer Fraktion auf der Kampagnenkarte anschließen. Durch Erfolge im Spiel erhält die Figur diverse Boni. In spielerischer Hinsicht haben durch die besondere Bauweise japanische Festungen, Kämpfe und Bogen an Bedeutung und Umfang gewonnen. Ich habe den Teil nur angespielt und zwar für, keine Ahnung, 3-4 Stunden oder so. Und danach hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Ich weiß nicht. Ich mag japanische Kultur, ich mag Japan im Allgemeinen, aber irgendwie hatte ich keinen Bock auf Shogun 2. Obwohl ich den ersten damals durchgespielt habe. Ja, tatsächlich, mir ging es ähnlich. Ich habe es damals immer drauf geschoben von auf zu viel Total War. Aber Shogun 2 habe ich tatsächlich angespielt, hat mich aber aus irgendeinem Grund, obwohl ich Japan und diese ganzen Themen und Zeitgeschichten liebe, nicht angefixt. Ich habe dann wieder Rome gespielt. Hast du wieder Rome gespielt? Okay. So viel schlecht, zum ja. Thema zu viel Total War, ne? Zu viel Total War, richtig. Ja, aber ich hatte es irgendwie nicht gepackt, ich weiß auch nicht. Ich habe es mir gekauft, ich habe es damals relativ schnell ziemlich günstig gekriegt für einen 10er oder so. Die ganzen Spiele findet man übrigens hauptsächlich auf Steam, nicht auf GOG leider, sondern tatsächlich hauptsächlich auf Steam, wenn man sie mal sich anschauen möchte. Ansonsten, ja, mich hat es irgendwie nicht sonderlich gegriffen, irgendwie, obwohl ich halt, obwohl ich auch wie du, diesen sehr Japan-affin bin, aber irgendwie war nichts für mich. Dann gibt es Total War Rome 2, das ist der 8. Teil der Reihe. Da habe ich wieder gehört, da gab es so einen riesen Hype drum, weil alle Leute gesagt haben, boah, Nachfolge von Rome, ja, Rome war so geil, yay. Da haben sich alle drauf gefreut. Da haben sich alle drauf gefreut und dann habe ich auch gehört, dass der auch wieder sehr gut gewesen sein soll. Aber er hat sich wirklich angefühlt wie so eine würdige Neuauflage, Fortsetzung vom ersten, nur mit mehr. More of the same, nur aufpoliert. Ja, das Spiel setzt technisch auf eine modifizierte Version der neuen Engine, die insbesondere für Nahkämpfe verbessert wurde. Auch in spielerischer Hinsicht gibt es einige Neuerungen. So wurde seit Shogun weitgehend konstant gebliebene Benutzeroberfläche neu strukturiert. Ebenfalls wurde die Kartengliederung, Verwaltung des eigenen Reiches sowie die Militärführung teilweise tiefgehend überarbeitet. Ich hab's nicht gespielt, aber du hast es gespielt. Wie fandest du es? Ich fand's großartig. Irgendwann muss ich aber sagen, von der Menge an Fraktionen, da ich ja bis zu dem Zeitpunkt sehr viel Rome gespielt habe, ja, war ich erschlagen, weil die haben sich ja exorbitant vervielfältigt. Glaube ich, von rund 20 auf rund 100 Fraktionen ist dann das Ding hochgeschossen. Okay. Alles klar. Und das dann nur in der Grundfassung vom Spiel. Ich überlege gerade, gab's. Hieß es damals schon DLCs oder waren es Erweiterungen? Da hieß es, glaube ich, schon DLCs oder Add-ons. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Aber ich glaube, da hieß es schon DLCs. Ja, es ist 2013, da hieß es, glaube ich, schon DLC. Ja, da weiß ich nur nicht, ob es da was gab, aber im Basisspiel waren es halt schon rund 100 Fraktionen. Ja. Ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es nie gekriegt. Ich habe es auch nie in die Finger gekriegt. Das war auch zu den Zeitungen, wo ich gesagt habe, PC-Spiele? Nee. Nee. Das wäre doch eigentlich mal was für Konsole. Gibt's keine Version von tatsächlich. Total Rome. Oh, Total War Rome. Oder Rome. Nehmen wir gleich Rome 2. Hat mehr. gibt's keine Konsolenfassung? Das sind reine PC-Spiele. Ich wäre auch, ein bisschen zu schwierig. Ich lese hier tatsächlich gerade, Total Rome 2 hatte 117 Fraktionen mit 500 Einheiten. Jesus Christ. Das ist ordentlich gewuselt auf der Karte. Boah, krass, ne? Da hat es echt ordentlich gewuselt auf der Karte. Als nächstes hätten wir Total War Attila. Den habe ich nicht gespielt. Den habe ich nur am Rande mitgekriegt, dass er rauskam. ist der 9. Teil der Reihe, erschien für Windows und Mac am Sitz im Februar 2015. Attila behandelt die Epoche der Völkerwanderung und thematisiert den Einfall der Hunnen in Europa. Das Spiel bietet neben dem neuen Szenario mehrere neue Fraktionen gegenüber Rome 2, etwa den Familienstammbaum, der bereits in früheren Teilen erhalten war. Weiterhin wurde die Grafik und künstliche Intelligenz überarbeitet. Den habe ich nicht gespielt, ich habe keine Ahnung von Attila. Ich weiß nicht, ob er gut war, ich weiß nicht, ob er schlecht war. Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gespielt, weil da war ich zu sehr mit... Oh, ich kann es nicht fassen, dass ich das sage, Lernen beschäftigt. Gelernt habe ich nie. Nur, dass ich lerne, nicht lohnt. ich habe 2015, dürfte das die Zeit gewesen sein, wo wir so langsam an uns dann doch auf die Realität vorbereitet haben. Ich weiß es nicht mehr. Da ist die Realität, da hat einem schon mitten ins Gesicht geschlagen, 2015. Ja. Und da habe ich einfach gesagt, ich habe nicht genug Zeit für Attila. Ich habe auch keine Zeit gehabt mehr für Total War tatsächlich. Leider. Auch wenn ich gehört habe, er ist sehr an an den Vorgänger Rome 2 angelehnt gewesen. Ja, stimmt. Das war so der Zeit, wo ich diesen Arschlochjob hatte. Ich erinnere mich. Ja, ich habe leider echt keine Zeit gehabt für Attila. Kann man ja nachholen. Ist ja nicht so schlimm. Kann man sich ja mal angucken, auf jeden Fall. Danach gab es Total War Warhammer. Da gibt es eine kleine lustige Anekdote zu. Ich war 2015 auf der Gamescom zum ersten Mal in Köln und war bei der Weltpremiere der Präsentation von Total War Warhammer dabei und habe mit dem Chefentwickler am Raucherplatz gestanden und ihn gefragt, why didn't you name this game Total Warhammer? Und dann hat er mich angegrinst und hat gesagt, because the fans would riot. Ich habe Total Warhammer gespielt. Ich habe den ersten Teil gespielt. Ich habe ihn auch erst vor kurzem aber, weil ein Kumpel und ich, wir sind auf die Idee gekommen, hey, wir beide haben Bock auf Warhammer. Spielen wir es doch mal gemeinsam. Wir sind da direkt reingesprungen in dieses Spiel, was ein großer Fehler war, weil wir direkt die Ratten gespielt haben, was doch ein größerer Fehler war, weil die Warhammer-Spiele sind, glaube ich, die komplexeste Reihe der Total War Games. Der Wahnsinn! Da schlägt das Herz dann höher, wenn du es vorher schon geil fandest, da richtig alles zu planen und zu machen, dann schlägt hier das Herz höher. Es hat mich abgehalten davon, ins Tabletop-Universum einzusteigen. Oh, okay. Ja, ich brauchte nicht viele andere Leute und hatte dieselbe Erfahrung. Zumindest bilde ich mir das mal ein. Ich habe ja Tabletop nie gespielt. Also an alle Tabletopper da draußen, die jetzt sagen, absolut was anderes, sorry. Es ist vermutlich was anderes, wenn man seine eigenen, selbst gebastelten Figuren da reinstellt, anstatt so eine Computerfigur. Das ist natürlich verständlich. Ja, aber ich stelle die Figuren rein, ich schiebe die Figuren, ich plane die Taktik und die Schlachten sind mega und alles ist so komplex und detailliert. Und du hast halt dann auch noch diese Fantasy-Universum. Ja, mit richtig. Orks, Zwergen, Vampiren. Boah, da gibt's alles. Ratten und was weiß ich noch alles. Also Total War Warhammer ist der 10. Teil der Reihe. Ja. Tote, also... Richtig. Ist der erste Teil der Reihe in einem Fantasy-Szenario. Es handelt sich um den ersten Teil einer Trilogie, die in der Welt der Warhammer-Fantasy spielt. Das Spiel erschien am 24. Mai 2016 für Windows und war ein riesengroßer, derber Erfolg. Aber es war schon bockschwer, also es ist da reinzukommen, ist bockschwer. Ein Kumpel und ich, also ein Kumpel hat jetzt gesagt, er hat so einen neuen Job, wo er meistens nachts alleine ist, ne? Mhm. Er hat gesagt, er hat sich jetzt eine Million Taktikvideos ausgesucht und die zieht er sich jetzt rein, wie er das Spiel richtig zu spielen hat und dann fängt er das richtig an, ja, weil er da voll Bock drauf hat. Es ist Arbeit, reinzukommen. Ja, also es ist wirklich tatsächlich auch so wie im Tabletop, musst du ja auch reinkommen in diese ganze. Es ist tatsächlich, finde ich, schwieriger reinzukommen als in die Total War Games selber. Also in die anderen Total War Games. Also die Warhammer Games, weil ich kenne mich mit dem Warhammer Szenario nicht aus. Ich kenne mich damit null aus. Ich fand es deswegen richtig, richtig geil. Und das ist auch, glaube ich, ist zumindest meine Einschätzung, der Grund, warum mir dann der zweite besser gefallen hat. Der hat sich aber mehr angefühlt wie ein Add-on. Der hat sich mehr angefühlt wie so ein angetackertes Addon, halt wie ein Vollpreis-Addon. Aber wie ein extrem umfangreiches Vollpreis-Addon. Extrem umfangreiches Addon mit 11 Erweiterungen. Mit 11 Erweiterungen, richtig, ja. Ja, aber ich bin natürlich in den zweiten durch die Arbeit vom ersten viel leichter reingekommen und da habe ich dann auch mal gewonnen und nicht nur verloren. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Und darum habe ich den zweiten, ist tatsächlich top-notch für mich gerade. Also wir beide haben beide Teile gespielt, wir haben beide Teile auch zusammen gespielt. Wir haben jedes Spiel, was wir angefangen haben, verloren. Jedes einzelne, weil wir einfach irgendwann überrannt wurden oder falsch gemacht haben. Oder ich aus Versehen meine Ratten vergiftet habe, was ich nicht hätte tun sollen. Auf jeden Fall, es ist sehr komplex, es ist sehr schwer reinzukommen, aber wenn man drin ist, geile Spielerfahrung. Am besten nicht mehr aufhören und nie wieder rauskommen. Und aber jetzt mal ehrlich, ist es nicht geil, wenn du stundenlang investierst und dann wegen einem Patzer einfach nur überrannt wirst? Es fühlt sich doch geil an. Es fühlt sich großartig an, genau. Das ist jetzt kein Sarkasmus von mir gewesen. Ich fand, die Lernkurve dort ist super steil. Weil sobald du einen Fehler machst, spürst du das sofort. Du musst aber erst in den Keller gehen und 500 Meter runtergraben, bevor du wieder nach oben darfst. Vorher geht's nicht weiter. Ja, ich sag das jetzt nach einer langen Lernreise. Im Nachhinein fand ich's geil, aber wenn's dir passiert und du noch nie gewonnen hast, das ist Frust. Aber wenn du durch, um es mit den Worten von alten, weisen Menschen zu sagen, aber wenn du da einmal durchgekommen bist, dann weißt du, was du hast. Sehr schön. Als nächstes gibt es dann die Total War Saga. Davon habe ich keinen einzigen Teil gespielt. Der erste Teil der Reihe ist Thrones of Britannia. Die Total War Saga Thrones of Britannia ist der erste Teil aus der Saga-Reihe und erschien im Mai 2018. Dieses Spiel spielt im Jahre 878 auf den britischen Inseln. Es behandelt die Konflikte zwischen den verschiedenen britischen Reichen sowie der Einfall der großen heidnischen Armee nach dem Tod Ragnar Lodbrocks. Spieler sind unter anderem Angelsachsen, Waliser, Gelsen, Gälen und Wikinger. Technisch basiert das Spiel auf Total War Attila. Die neue Saga-Reihe soll sich ähnlich wie Napoleon Total War auf kurze, relativ historische Zeitabschnitte fokussieren. Hab ich nie gespielt. Keinen einzigen Teil. Also noch, ist auch ab Warhammer 2 habe ich keinen mehr gespielt, tatsächlich. Okay. Keinen einzigen mehr. Ach, ich habe hier tatsächlich mal reingeschnuppert wegen den Wikingern. Ich glaube, es liegt doch daran, dass ich kein PC mehr habe. Ich liebe Wikinger. Ich habe da noch ganz viel PC gehabt. Ich habe erst um 2020 mit PC aufgehört, so richtig. Ja, richtig. Ja, ich habe schon früher aufgehört mit PC spielen. Ich liebte einfach die Wikinger und ich habe das Spiel nur gespielt wegen Wikinger. Kann ich verstehen, ja. Wird es bei mir aber nicht auf die Top-Liste der Top 5 Total Wars schaffen. Ja, also ich kann auch nichts dazu sagen. Ich kann auch genauso wenig was zu den nächsten Teil, zu den Kingdoms. War am 23. Mai 2019 wurde Warhammer 3 Kingdoms der 12. Teil der Hauptreihe veröffentlicht. Er spielt im antiken China zur Zeit der Han-Dynastie und der Reiche ist vermutlich halt in China Total War. Ich habe es halt nie gespielt. Dazu kann ich gar nichts sagen. Da wusste ich nicht mal, dass es rausgekommen ist tatsächlich. Aber es ist auch zu dem Zeitpunkt rausgekommen, wo ich überhaupt kein PC mehr beachtet habe. Also gar nicht mehr. Das Einzige, was ich noch beachtet habe, war 2020 am 13. August erschienen Total War Saga Troy. Der nächste Saga-Ableger, den gab es nämlich umsonst. Das Spiel wurde für ein Jahr exklusiv in Epic Games Store verkauft und war am ersten Tag kostenlos erhältlich. Es spielt vor dem Hintergrund der mythologischen Trojanischen Kriege. Ich habe mir so gedacht, warum soll ich Total War Saga Troy spielen, wenn ich das beste Strategiespiel in diesem Zeitalter besitze, was sich da nennt Age of Mythology. Ja, ich muss sagen, ich war auch gar nicht so angetan, als ich es gespielt habe. Warst du nicht so angetan, oder? Hast du es gespielt, oder? Ich habe es gespielt, aber tatsächlich nach 2 Stunden, mir ging es hier wie bei Shogun 2. Okay, nicht reingekommen. Ich habe es gespielt, ich bin nicht reingekommen und das, obwohl ich hier auch dieses Thema mit Troja und entweder verteidigen oder halt erobern richtig, richtig cool fand. Ich bin aber einfach nicht reingekommen. Okay. Ich war total, muss ich ehrlich zugeben, ich war in diesem Spiel total lost. Und das sagt jemand, der sich in Total Warhammer eingearbeitet hat. Ja, es war so echt so, kein Bock drauf. Ich hab so, hey geil, Epic Games, Spiele, die ich einkassiere, aber die nutze, klick. Ich hab's sofort installiert, weil ich mir dachte, ich will spielen. Ich will spielen, ich will endlich wieder neues Total War spielen. Dann habe ich's gespielt und dachte mir, Also Rome oder Total Warhammer 2 wäre jetzt schon geil. Wie du sagtest, kein Bock, mich reinzufinden, reinzufuchsen, obwohl mir eigentlich das Thema richtig gefallen müsste. Bestimmt auch, wie immer, auch keine Zeit. Ja gut, da hat aber jeder, dem das Leben schon mal ins Gesicht geschlagen hat und der in der Realität angekommen ist, das Problem mit. Ja, auch wieder wahr. Ja, leider. Also ich hab mir gedacht, ja, ab in die Bibliothek, die ich niemals anhöre. Tschüss! Und das war's. Yay, erledigt. Als nächstes, das letzte, was halt erschienen ist, war dieses Jahr. Das war Warhammer 3. Das soll unglaublich geil sein, hab ich gehört. Das ist der letzte Teil der Warhammer-Trilogie. Von der Spielefachpresse erhielt das Spiel gute bis sehr gute Bewertungen. Kann ich nicht sagen, ich hab's Total Warhammer 3 habe ich nicht mehr gespielt. Keine Ahnung. Hast du es bis jetzt geholt? Den dritten geholt nicht. Ich habe mir nur viele Videos dazu angeschaut. Und du willst ihn haben. Und ich will ihn haben. vor allem, ich möchte wissen, wenn ich ihn mal intensiv gespielt habe, ob er für mich Total Warhammer 2 vom Thron stößt. Wenn bei einer Top-Liste wäre Total Warhammer 2 aktuell für mich Top 1. Und dann kommt Rome 2. Also, du meinst Medieval 2 Total War oder welcher meinst du? Achso, Total Warhammer. Ich meine Total Warhammer 2. Also Total Warhammer. Warhammer 2. Entschuldigung, ich verschluck da immer ein War. Ja, deswegen sage ich ja, nettes Total Warhammer. ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also ich bin, also wenn ich in Total Warhammer, dass ich reingekommen wäre, hätte ich es vermutlich auch gemacht, aber ich bin halt irgendwie nicht reingekommen. Das Fantasy-Szenario ist geil. Ist bestimmt richtig gut, aber ich bin irgendwie nicht so richtig reingekommen. Vermutlich hätte ich dann auch gesagt, ja, ich will Teil 3 haben, kaufe mir dafür extra PC, aber nee, passt schon. kommen wir aber zu der Frage, die ich dir auch sehr gerne stelle im Podcast. Wenn du die Möglichkeit hättest, nochmal ein Total War zu machen, was würdest du tun? Total War Rome 3. Wie würde Total War Rome 3? Julius Caesar. Dieses ganze Kapitel komplett nur ihn abschließen. Das wäre ziemlich erledigt. Nicht auf Gesamtrom zu beziehen, sondern nur Julius Caesar. Das wäre eine ziemlich geile Idee tatsächlich, ja. Das stimmt. Ja. Hat nichts damit zu tun, dass ich dann hoffe, dass Total War Rome 3 auf Platz 1 wieder wäre. Alternativ, wenn das nicht möglich wäre, dann, naja, sie haben es schon rausgebracht, Warhammer 3. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber Warhammer 4 könnte man in Produktion geben. Ah, okay, ja, gut, okay. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, nochmal ein Total War zu machen, ne? Medieval 3 Total War. Und wo würdest einfach, du den Fokus legen? Einfach auf Diplomatie oder Kämpfen? Ich würde es tatsächlich nicht ändern. Ich würde tatsächlich das so behalten, weil das Spielkonzept ist erfolgreich. Trotz, dass ich auswürfel. Ich würde nur das Auswürfeln würde ich tatsächlich verändern für Leute, die viel lieber auf der Strategiekarte sind als in den Kämpfen. Also sozusagen eine Möglichkeit lassen, am Anfang des Spiels einzustellen. Möchtest du mehr auf Strategie, also auf der Strategiekarte arbeiten, oder möchtest du mir den Fokus auf die Schlachten legen und dafür das andere ein bisschen vernachlässigen? So, was ich so mich abwechslungsreich gefragt habe tatsächlich ist, ob statt einem Auswürfeln nicht so eine Art Kartenmechanismus, Fähigkeitsmechanismus, wo du zumindest ein bisschen auch steuern kannst, was setze ich wann ein. Und du dann wieder versagst, wenn du die Fähigkeiten in der falschen Reihenfolge einsetzt. Das wäre auch eine Möglichkeit, richtig. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Auf jeden Fall würde ich Medieval 3 machen, und würde als Szenario tatsächlich die Besiedlung Europas nehmen. Also komplett Europa. Nur okay. Europa. Also wirklich krass. Nur komplett die also Geschichte den Europas. Also gesamten eurasischen Kontinent. Richtig, das würde ich tatsächlich. Aber in der Zeit der Ritter, also in der Ritterzeit. Das würde ich gerne machen. Da hätte ich voll Bock drauf. Weißt du, wie viele Fraktionen das geben würde? Oh ja. Oh ja. Oh Gott. Da hätte ich richtig Bock drauf, auf sowas zu machen. Das war meine Idee. Aber klingt auf jeden Fall sehr interessant, finde ich. Oh, stell dir die Diplomatie vor. Oh, Barbarossa hinterrücks ermorden. Stell dir die Schlachten vor. Oh ja. Da wuselt nicht nur ein oder zwei oder vier Armeen, sondern einfach mal 6 Fraktionen, 7 Fraktionen ineinander. Und dann kommt noch einer von hinten und will der Gewinner von allem sein. Streitet sich um eine Burg. Also das würde ich halt gern tun, tatsächlich. Das wäre mein Vorschlag. Ah, das ist schön. Das ist schön, mal wieder über Total War zu reden. Ich habe jetzt richtig Bock drauf, verdammt. Toll, ich habe Warhammer nicht installiert. Toll, ich habe Total War nicht hier. Bringt es auf Konsole, dann muss ich den PC nicht mehr einschalten und es installieren. Bringt es auf die Switch, dann können wir es unterwegs zocken oder auf Klo. Oh Gott, nein, tut das bitte nicht. Ich muss auch irgendwann noch arbeiten und Real Life verfolgen. Ich fände das eine super Idee. Ah, ich danke dir, Markus, dass du da warst und mit mir über Total War geredet hast. Ah, schön. Ein Gleichgesinnter. Deswegen sind wir so gute Freunde. Auch wenn wir halt in den grundlegenden Spielmechaniken uns nur ergänzen. Irgendwie schon, ja. Aber wir ergänzen uns perfekt. Das ist großartig. Aber dann müssten wir eigentlich zusammen ein Match spielen. Du kümmerst dich um den ganzen diplomatischen Schmarrn und ich um das wirklich Spannende. Während ich Kaffee trinke, hervorragend. Wie dein richtiger General sitze ich dann dran. New Tea, Sir. Thank you. Ihr macht das super. Und wenn was schief läuft, schimpfst du und ich sag, du hast keine Ahnung. So wie in der wahren Politik. Hervorragend. Ah, schön. Auf jeden Fall. Ich danke dir nochmal, Markus, dass du da warst. Immer wieder gern. Ich verabschiede mich damit mit den Worten, die ich immer sage. Macht, was immer ihr wollt. Aber um Himmels Willen, spielt Total War, egal welches. Habt Spaß. Macht's gut.